Fort vergeht, leise Tränen, süßes Schimmern. Aber Lanzen und Schwerter, das Schimmern. Heiden Herz und Leichen und Trümmer, nur voll Ehre, für Wärme und Wut. Heiden Herz und Leichen und Trümmer, nur voll Wärme, für Ehre und Wut. Du erscheinst dich in Seidengewändern, ich geh zielt mehr mit Blumen und Tändern, doch zur Rettung von Städten und Ländern, gibst du willig dein jugendlich Blut, gibst du willig dein jugendlich Blut. Nicht dir mit Blumenbändern, nicht ich schmück mehr, nicht ich schmück mehr mit deinen Gewändern. Da wo Lanzen und Schwerter der Schimmern, da vergisst dein Flehen süßes Schwimmern. Deinen Herz unter Leichen und Trümmer, nur voll Wärme für Ehre und Mut. Deinen Herz unter Leichen und Trümmer, nur voll Wärme für Ehre und Mut. Im Geklirr auf wilder Waffen, wird zu wenig ruhen und schlafen. Schlecht gekleidet, ohne Strümpfe, über Hexen und durch Stümpfe, mit der Flinte auf dem Rücken. Springen bald und bald dich füchen, bald wirst du springen und bald dich füchen. Statt der bunten Blumenkränze, statt der ländlich munteren Tänze, wird dein Helm die Stirne zieren. Du wirst brave Männer führen, nicht zum Tanzen, ein zum Kampf, und im dicken Pulver dampfen, bei dem Donner der Kartaunen lockt dich der Trompetenton. Nicht dir mit Blumenbändern, nicht geschmückt mit deinen Gewändern, nicht dir mit Blumen und Bändern, nicht geschmückt mit deinen Gewändern. Da, wo Lanzen Schwerter des Schimmern, da vergisst ein Flehen sich Schwimmern. Heiden Herz und Leichen und Trümmer, nur voll Wärme für Ehre und Mut. Heiden Herz und Leichen und Trümmer, nur voll Wärme für Ehre und Mut. Heiden Donner der Kartanen, lockt sich der Trompetenton. Einer Feinde bange Staunen, einer edlen Tatelung, einer edlen Tatelung, einer edlen Tatelung.